Also ich wollte nur noch sagen, dein Beispiel bezieht sich ja jetzt weniger auf Abendmahlstreit als auf das Positive, was von Luther überliefert wurde, nämlich die Protesthaltung. Ja, die Protest der Einzelne, der vortritt und für das Recht zeugt. Was gerade zum Beispiel bei Moses Mendelssohn und Heine und Börne, also zum Protestantismus übergetretenen Juden, als gerade das Positive an Luther. Oder dem und das Vater ist von Mainz sehr stark auch. Als sozusagen als tradierte Haltung steckt das wohl mehr drin. Zweite zur Religionskritik, letzter Satz. Ich meine, in Luther mit dieser abextremen Trennung von Innerlichkeit, in der sozusagen der Mensch ausruht und sich schützt unter Beliebigkeit des Handelns, da zeichnet sich schon genau diese Schwierigkeit ab, die wir bei Mao behandelt haben, dass die ganze folgende deutsche Philosophie es nie mehr fertig brachte, zwischen Bewusstsein und Reflexion und Handeln eine Einheit herzustellen. Bis eben zur Kritik an Feuerbach, es kommt nicht nur darauf an, die Welt, es, ja, die Welt ist bisher immer nur anders interpretiert worden, es kommt aber darauf an, sie zu ändern. Das ist nämlich dann sozusagen der wirkliche Ansatz zur Religionskritik, wenn man sozusagen von uns aus gesehen, wo es immer noch so ist, dass man viel redet und wenig handelt und dass das Handeln oft nur rumtuteln ist, rückblickt auf Luther, warum es zu dieser wahnsinnigen Spaltung, nicht nur im Deutschen, sondern ich würde sagen weitgehend im Abendländischen Denken gekommen ist. Denn bei Descartes ist die Res Cogitans, die denkende Sache im Kopf, und die Res Extensa mindestens so auseinandergerissen wie bei Luther die zwei Welten. So, das war mein Schluss.